Guten Tag, Herr Oberarzt. Ich würde Ihnen gern eine neue Patientin vorstellen, die ich eben in der Notaufnahme gesehen habe. Hätten Sie kurz Zeit? Ja, bitteschön. Es handelt sich um Anna Müller, eine 39-jährige Patientin, geboren am 9.07.1986, 1,69 Meter groß, 68 Kilogramm schwer. Sie stellte sich bei uns vor, aufgrund seit gestern bestehender, zunehmender, drückender, linksseitiger epigastrischer Oberbauchschmerzen oder Epigastrikschmerzen mit Ausstrahlung in den rechten Schulter. Die Schmerzintensität wurde mit 8 von 10 bewertet. Sie habe gegen diese Schmerzen 400 Milligramm Ibuprofen genommen. Es hat ihr kaum geholfen. Ferner gab sie an, vor einem Monat ähnliche Beschwerden gehabt zu haben. Sie beschreibt diese Schmerzen als kolikartig und plötzlich auftretende Schmerzen. Als Begleitsymptomen liegen Nausea, Schüttelfrost sowie Fieber. Die Frage nach Brustschmerzen, Dyspnoe, Husten, Ödema wurde verneint. Sie klagte über Herzrasen oder Tachykardie seit gestern, hochwahrscheinlich wegen des Fiebers. Wie hoch ist das Fieber? Sie habe es nicht gemessen, Herr Oberas. Ich habe Okay. es gefragt, aber sie habe es nicht gemessen. Darüber hinaus klagte sie über Emesis, das war Essensreste. Die vegetative Anamnese ist unauffällig bis auf Inappetenz wegen dieser Beschwerden und heller Stuhl sowie dunkler Urin und Insomnie. Können wir benutzen für diese Wörter? Ich erinnere mich nicht daran, Herr Oberarzt, Entschuldigung. Ja, kein Problem. Also Akol. Hyperbilirubinämie können wir sagen. Hyperbilirubinämie. Hyperbilirubinurie können wir sagen. Und Steatore, ich glaube, ja. Ich denke so. Ich bin mir nicht sicher. Okay, machen Sie weiter. Und Insomnie wegen auch dieser Schmerzen. An Vorerkrankungen leidet sie seit 10 Jahren an Migräne. Dagegen nimmt sie Triptan 10 Milligramm und Ibuprofen 400 Milligramm bei Bedarf ein. Zudem leidet sie seit 5 Jahren an Hyperlipidämie. Dagegen nimmt sie Atorvastatin 20 Milligramm ein. An arterielle Hypertonie seit 5 Jahren. Dagegen nimmt sie Enalapril 10 Milligramm ein. Sie klagte über Diskushernie seit 2 Jahren. Die wurde mit Krankengymnastik und Gewichtreduktion behandelt. Darüber hinaus hatte sie vor 3 Jahren Gürtelrose, die mit Medikamente behandelt, Varicocella Zoster, können wir sagen. Varicella. Varicella, Entschuldigung, Varicella Zoster. Sie ist noch nie operiert worden. Bei ihr sind keine Allergien und Unverträglichkeiten bekannt. Sie ist Nichtraucherin. Sie trinke 2 bis 3 Gläser Wein pro Monat. Drogenkonsum wurde verneint. Sie ist verheiratet. Sie hat 2 gesunde Kinder. Sie lebt mit seinem Ehemann zusammen. In der Familienanamnese fand sich arterielle Hypertonie, Diabetes mellitus, Osteoporose bei der Mutter. Der Vater ist mit 68 Jahren an hochwahrscheinlich Leberzirrhose verstorben. Sie ist vollständig geimpft. Die Reiseanamnese ist unauffällig. Die Frauenanamnese ist unauffällig. Sie treibt regelmäßig Sport. Meine Verdachtsdiagnose lautet auf Cholezystitis. Dafür spricht die Lokalisation der Schmerzen und die Schmerzen ist näherungsabhängig. Die Schmerzen ist nach dem fettiges Abendessen aufgetreten. Und die Lokalisation der Schmerzen ist auch spricht für Cholezystitis. Differentialdiagnostisch kommen akute Pankreatitis, Ulcus ventriculi, Cholelithiasis in Betracht. Zur Diagnostik würde ich zunächst eine körperliche Untersuchung durchführen. Im Rahmen der Untersuchung würde ich die Vitalparameter erfassen. Danach werde ich die Patientin inspizieren, palpieren und auskultieren. Bei der Inspektion achte ich darauf, Allgemeinzustand des Patienten und Hautverfärbung. Bei der Cholezystitis können wir Ikterus sehen oder ja sehen. Bei der Leidet der Patient unter Ikterus, haben Sie schon Ich gefragt? habe es gefragt, es ist ihr nicht aufgefallen. Und hat er Pruritus? Ich habe es nicht gefragt. Bei der Okay. körperlichen Untersuchung kann ich es fragen, Herr Oberarzt. Bei Verdacht auf eine Cholezystitis ist Palpation nötig. Bei der Palpation beurteile ich Druckschmerzen und Abwehrspannung. Ich erwarte bei der Cholezystitis Abwehrspannung im rechten Oberbauch und ich überprüfe Murphy-Zeichen in diesem Fall. Könnten Sie bitte das Zeichen erklären? Beim rechten Oberbauch Tasten, beim Tasten, wir sagen die Patientin einatmen bitte. Wenn beim Einatmung, wenn ein Schmerzen gibt es, das spricht für Murphy-Zeichen positiv und das spricht für auch Cholezystitis. Okay. Danach werde ich Blutuntersuchung durchführen. Dabei überprüfe ich Blutbild, Entzündungswerte und Leberwerte, ALT, AST, GGT, ALP. Um eine Pankreatitis auszuschließen, würde ich Amylas und Lipas und alkalische Phosphatas-Werte überprüfen. Im Willst du beginnen? nächsten, Beginnt auch ja, wichtig. natürlich, ich habe es vergessen und Bilirubin-Werte ist nötig in diesem Fall. Im nächsten Schritt würde ich apparative Diagnostik durchführen, um eine mögliche Herzkrankheit auszuschließen, werde ich zunächst ein EKG schreiben. Und in diesem Fall ist Sonografie nötig. Bei der Sonografie können wir Gallenblase darstellen und die andere mögliche Pathologie können wir auch ausschließen. Wenn die Befunde ist unklar. Denken Sie an also ein Gallenstein bei diesem Patienten? Ja, ich denke, bei dieser Patientin Gallenstein auch und Cholezystitis. Warum? Es ist auch klassisch. Vor einem Monat hatte sie ähnliche Beschwerden und nach der auch fettiges Essen ist die Beschwerden aufgetreten. Und Cholelithiasis ist Risikofaktoren für Cholezystitis. Deswegen vermute ich Cholezystitis, Cholelithiasis. Okay, machen Sie weiter. Und wenn die Befunde unklar ist, würde ich CT des Abdomens veranlassen. CT des Abdomens ist Goldstandard, um eine Cholezystitis oder Cholelithiasis darzustellen. Sollte sich meine Verdachtsdiagnose bestätigen, würde ich die Patientin stationär aufnehmen. Zunächst würde ich eine venös Zugang legen, um eine intravenöse Therapie zu ermöglichen. Danach werde ich ausreichende Flüssigkeit verabreichen und Schmerzmittel, Analgetikum verabreichen und Antibiotikum ist auch nötig in diesem Fall. Und werde ich chirurgische Konsil veranlassen, um die Therapie zu optimieren. Okay, würden Sie bei dieser Patientin eine ERCP durchführen? Mit Ergebnissen können wir entscheiden. Wenn die Stein im Ampulla-Vaterie gibt es, können wir RCP durchführen. Und gibt es einen Risikofaktor bei dieser Patientin? Ich meine, also ich. Gibt es ein Cholestas bei dieser Patientin? Ich glaube nicht. Ich habe es gefragt. Haben Sie irgendwelche Hautverfärbung bemerkt? Die Fragen wurden verneint. Beim Cholestas erwarten wir Ikterus. Das heißt gelbliche Hautverfärbung. Sie ist nicht aufgefallen. Okay, was ist das denn? Ein heller Stuhl und dunkler Urin? Was bedeutet das? Ja, das spricht für Cholestas, Sie haben recht, Herr Oberarzt. Okay, könnten Sie bitte ERCP erklären? RCP ist eine diagnostische bildgebende Methode mit Hilfe von wir können das ist ein komplex Methode. Wir können mit Hilfe von Röntgenschall und einem Schlauch diese Methode durchführen. Und ein Schlauch können wir durch Mund einführen und gleichzeitig unter Röntgenschall darstellen. Das ist nicht nur diagnostische Methode, sondern auch eine therapeutische Methode. Es ist schmerzhafte Methode. Wir verabreichen Narkose. Deswegen vor der Untersuchung die Patientin 8 Stunden nüchtern sein. Und nach der Untersuchung, sie braucht eine begleitende Person. Sie kann nicht Auto fahren. Ja, das war Okay, alles. gut. Also es gibt viele verschiedene andere Fragen, aber die Zeit ist genau abgelaufen und das ist genug, ich glaube. Würde mit Ihnen die Patientin vorstellen. Haben Sie kurz Zeit für mich? Ja, bitte. Es handelt sich um Frau Anna Müller. Sie ist 39 Jahre alt und 1,69 Meter groß und 68 Kilogramm schwer. Die Patient stellte sich heute bei uns wegen seit gestern Abend bestehende mittler rechtzeitige epigastrike Schmerzen vor. Der Patient zufolge sind die Schmerzen drückende, kolikartige und dumpfer. Des Weiteren erwähnt sie, dass die Schmerzen plötzlich aufgetreten und im Verlauf der Zeit schlimmer geworden. Außerdem berichtet sie, dass die Schmerzen in die rechte Schulter ausstrahlen. Die Beschwerden gehen mit Nausea, einmalige Emesis, alkoholischer Stuhl wie Gerd und Bilirubin-Uri einher. Die Einnahme von Ibuprofen 400 Milligramm hat wenige Verbesserung gebracht. Die Patient habe früher ähnliche Beschwerden gehabt. Die Schmerzintensität wurde mit 7 bis 8 von 10 auf eine Schmerzskala bewertet. Die Frage nach Hautfarbe Veränderungen wurde verneint. Die Patientin berichtet, dass die Beschwerden nach dem fettigen Essen aufgetreten sind. Die vegetative Anamnese sind folgende ergeben: Pyrexie, schmerzbedingte Inappetenz und schmerzbedingte Insomnie. Anforerkrankungen, Nantesi, seit 10 Jahren bestehende Migräne, seit 5 Jahren Hyperlipidämie, seit 5 Jahren arteriell Hypertonie, seit 2 Jahren Diskus Prolapsus und vor 3 Jahren bestehende Herpes Zoster. Die Fragen nach Operation die Operation Geschichte ist unauffällig. In Bezug auf Medikation nimmt sie Triptan 10 Milligramm und Ibuprofen 500 Milligramm, Entschuldigung, 500 Milligramm bei Bedarf und Atorvastatin 20 Milligramm täglich, Enalapril 10 Milligramm täglich. Allergie und Reiseanamnese sind unauffällig. Sie nicht Raucherin. gelegentlich ein bis drei Flasche Wein und Drogenkonsum würde verneint. In Bezug auf Familienanamnese teilt sie mit, dass der Vater mit 61 Jahre an Leberkarzinom verstorben ist, die Mutter leider an arteriell Hypertonie, Diabetes mellitus und Arthralgie. Sie ist Einzelkind, sie ist vollständig geimpft und sie arbeitet als Büroangestellter. Sie ist verheiratet und hat zwei Kinder. Die Kinder sind gesund. Ich gehe von einem Verdacht auf Cholelithiasis aus. Da die Patientin dafür typische Symptome aufweist, die Patient leidet über rechtzeitige abdominal Schmerzen, die Schmerzen strahlen in die rechte Schulter aus. Außerdem hat die Patientin alkoholisches Stuhl und Bilirubinuri. Das sprechen für Cholelithiasis. Als Differentialdiagnose kommen auch Ulcus ventriculi, akut Pankreatitis und Nephrolithiasis in Betracht. Um meine Verdachtdiagnose zu bestätigen, werde ich zunächst die vital Parameter überwachen. Dann würde ich die Patientin körperliche untersuchen. Bei der körperlichen Untersuchung achte ich darauf, ob Abwehrspannung, Loslassschmerzen, Druckschmerzen vorliegen. Entschuldigung. Herr Kollegin, kennen Sie Murphy's Eichen? Ja, ich weiß Murphy-Zeichen. Wir palpieren die Patienten rechte Oberbauch oder unter Rippen und wir möchten den Patienten einatmen. Wenn der Patient einatmen, trete ein Schmerz aus in Oberbauch oder Oberbauch, ja. Was bedeutet Mörfusaisen positiv? Murphy-Zeichen positiv bedeutet eine Gallenblase Probleme oder Cholezystit. Cholezystitis. Ja, Cholezystitis. Ja, Cholezystitis. Okay, machen Sie weiter. Ja. Außerdem ja, außerdem beobachte ich es ha, fa, Farbe ver, Hautfarbe Veränderungen gibt. Danach würde ich den Patienten auskultieren. Werde ich achte, ob peristaltik gibt. Körperliche Untersuchungen wäre Labor Untersuchungen sinnvoll, um umfassende diagnostisch zu gewährleisten. Dabei würde ich ilk entzündük parametre Lebewerta CRP, BSG, ALP und Gamma GT Bilirubin Amilas und Lipas bestimmen lassen. Des Weiteren werde ich die Patienten Abdomen Sonografie durchführen, um mögliche Verdachtdiagnose zu bestätigen, sowie andere Bauchprobleme auszuschließen. Gegebenenfalls werde ich die Patienten CT des Abdomen durchführen, um mögliche andere Abdomenprobleme auszuschließen. Ich würde den Patienten eine gastroenterologische Lojistik. Konsül. Konsil anordnen, um meine Diagnose zu optimieren. Sollte sich meine Verdachtdiagnose, Entschuldigung, außerdem werde ich den Patienten Schüttel-Test veranlassen. Sollte sich meine Verdachtdiagnose bestätigen, werde ich den Patienten stationäre aufnehmen. Zunächst werde ich dem Patienten einen Venözugang vorlegen und danach werde ich dem Patienten die Patienten Flüssigkeitszufuhr, Analgesik und Antipiretika veranlassen. Danach werde ich dem Patienten eine chirurgische Konsil anordnen, um meine Therapie zu optimieren. Wenn sich mit dieser Vorgehensweise einverstanden sind, werde ich mit den geplanten Untersuchungen fortfahren, Herr Oberarzt. Herr Kollege, welche Therapiemöglichkeiten hat diese Patientin? Ja, Nach akut Behandlung. nach der Behandlung, ja. Nach der akut Behandlung werde ich den Patienten Fermin ich empfehle den Patienten fettige Essen zu vermeiden. Gibt es medikamentöse Therapie, operatif Therapie oder andere Therapiemethoden? Ja, gibt es verschiedene Therapiemethoden. Es gibt verschiedene Therapiemethoden, aber abhängig vom Falle, wenn es dem Patienten viele Komplikationen hat, wie zum Beispiel starke Entzündung oder starke Bilirubin ve hochwerte Bilirubin oder es gibt eine Steine in Gallengange, denke ich, eine Operation. Ja. Wenn der Patient unter 1 Zentimeter Stein im Gallenblase, was empfehlen Sie? Ja, ich empfehle eine Operation. Medikamentöse Therapie, zum Ja. Beispiel Ursodeoxykoliksäure, Ja, Sie haben recht. Deoxykoliksäure können wir empfehlen. Und über 1 Zentimeter Stein im Gallenblase oder im Koledok. Was empfehlen Sie? Ja, ich empfehle die Patienten eine Operation, ja. Nur über 1 Zentimeter Stein im Gallenbläse oder mehr ein Stein im Gallenbläse empfehlen wir eine Operation, Cholezystektomie. Ja, Kolesistik. Aber im Koledok hat Einstein, können wir SVL-Therapie Möglichkeiten oder RSP Möglichkeiten. Ja, endoskopik retrograd. Kolejor. Kennen Sie RSVP, Herr Kollegen? Ja. RSVP ist eine Eingriffe Untersuchung. Diese Untersuchung die Untersuchung die Organe wie Gallenblase, Bauchteilen können. Diese Untersuchung hilft uns Erkrankungen wie Cholezystit oder Cholelithiasis. Herr Kollege, diese Untersuchung hilft mir uns nur der Stein im Cholecystitis, Ductus pancreaticus oder Ampulla. Der Stein im Gallenblase hilft mir nicht. Ja, ich habe nicht viel Erfahrung über das Thema. Nachdem unsere Simulation ja lesen diese Thema Herr Okay, vielen Dank, Herr Kollege. Meinerseits habe ich alle wichtigen Fragen gestellt. Dankeschön. Guten Tag, Herr Oberarzt. Ich habe heute eine neue Patientin aufgenommen und ich würde Ihnen über sie berichten. Haben Sie kurz Zeit dafür? Ja, natürlich, bitteschön. Ja, ich berichte über die 39-jährige Patientin, Frau Anna Müller, die 1,69 groß ist und 68 Kilogramm wiegt. Die Patientin stellte sich heute bei uns mit seit gestern Abend bestehenden, drückenden, kolligartigen epigastrischen Schmerzen rechts vor. Außerdem erwähnte, dass ihre Beschwerden nach dem fettiges Essen Einnahme angefangen haben. Darüber hinaus berichtete sie über nächtliche Hyperhidrose, Schüttelfrost, Fieber, Nausea und einmal Emesis, akolischen Stuhl und Bilirubinuri. Fragen nach Gewicht Veränderungen, Ikterus, Obstipation und Diarrhoe wurden verneint. Einnahme von 400 Milligramm Ibuprofen hat kaum Linderung gebracht. Die Patientin leidet an Migräne seit 10 Jahren, arterielle Hypertonie seit 5 Jahren, Hypercholesterolemie seit 5 Jahren und Lumbago-Sciatalgie seit 3 Jahren. Und vor 3 Jahren hatte sie einen Herpes-Zoster-Infektion gehabt. Sie nehme regelmäßig Atorvastatin 20 Milligramm morgens, Enalapril 10 Milligramm einmal pro Tag, Triptan 10 Milligramm und Ibuprofen 400 Milligramm beim Bedarf ein. Bei der Patientin ist keine Operation bekannt und Fragen nach Allergien und Unverträglichkeiten wurden verneint. Sie ist vollständig geimpft. Sie ist nicht Raucherin und sie trinkt ein oder zwei Glas Wein pro Monat. Drogenkonsum wurde verneint. In der Familienanamnese Gabzi an das irefata an hepatoselüler karsinom vor 5 Jahren gestorben ist und ihre Mutter an arteriell hipertoni, Diabetes mellitus und Osteoporose leidet. Sie ist verheiratet und hat 2 gesunde Kinder. Sie lebt mit ihrer Familie und sie arbeitet als Büroangestellter. Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf Cholezystitis hin. Differentialdiagnostisch kommen Hepatitis, Cholelithiasis, Pankreas, Kopfkarzinom und Hepatozelluler Karzinom in Betracht. Um meine Verdachtsdiagnose zu bestätigen, werde ich die Patientin zuerst körperlich untersuchen. Danach werde ich bei der Patientin Blut abnehmen. Bei der körperlichen Untersuchung achte ich darauf, ob Abwehrspannung gibt oder Murphy-Zeichen gibt oder vermehrte Darmgeräusch oder Peristaltizm gibt oder Ikterus, Asitis gibt. Und ich werde Blut abnehmen, besonders werde ich großes Blutbild bestimmen lassen und Entzündungsparameter bestimmen lassen, CRP, BSG und Leberwerte, Nierenwerte, direkt und indirekt Bilirubin und CA 19-9 und CA 125 bestimmen lassen werde ich und werde ich Hepatit Serologie bestimmen lassen. HBsAg, Anti-HBs, Anti-HCV verdiği bestimmen lassın. Gerinnungsparameter verdiği auch bestimmen lassın. Und ALP, LDH auch verdiği bestimmen lassın. Aparatif diagnostisch verdiği zuerst abdomen sonografi durchführen, mögliche Cholezystitis zu bestimmen, zu bestätigen und Cholelithiasis auch zu bestätigen und mögliche Leberkarzinom und Pankreaskarzinom auszuschließen. Gegebenenfalls werde ich CT des Abdomens durchführen, wenn die Befunde unklar sind, CT wird hilfreich und sinnvoll in dieser Patient. Natürlich werde ich die Patientin stationär aufnehmen, um meine Verdachtsdiagnose zu bestimmen und die nötigen oder Behandlung zu beginnen oder anfangen. Und eine gastroenterologisches Konsil ist sinnvoll oder chirurgisches Konsil ist sinnvoll, um mögliche Operation zu veranlassen, zu planen, Herr Oberst. Okay. Ja, also was erwarten Sie bei einer Sonographie bei dieser Patientin? Ja, in diesem Fall erwarte ich bei der Patientin Eine verdichte Gallenblase Muskel oder Haut, inneren Haut oder Muskel. Wir können auch ein Gallenblase Wandödem sehen. Und wenn Stein gibt auch, wir können Stein bestimmen in der Gallenblase oder Gallenwege auch. Wir können bestimmen. Okay. Herr Kollegin, kennen Sie die Risikofaktoren, besonders bei einer Cholezystolithiasis oder Cholelithiasis? Ja, die Patientin leidet unter Hypercholesterolämie. Deswegen, das ist eine Risikofaktor. Und fettiges Ernährung oder fettiges Essen auch eine Risikofaktor. Und in der Familiengeschichte von Leberkarzinom auch ja kann eine Risikofaktor für Lebererkrankungen. Kennen Sie 6F-Risikofaktoren? 6F. F. Ja, Familie, ja, das ist Frau zu sein, die erste, Weiblich, genau, okay. weiblich und familiär Geschichte. Familiär Geschichte. Fettiges Essen vielleicht, ja, ich vermute. Fett, also Fett. adipöl. Adipös, ja, adipös, Fett. Und ja, kenne ich andere nicht, Herr Also Oberarzt. auf Englisch fair, wir sagen heller Hauttyp. Heller Hauttyp, okay. Ja, und über 40, also das Über Alter, 40. ja. Okay, über Und 40. fertil, auf Englisch, wir sagen fruchtbar auf Deutsch. Fruchtbar. Schwangerschaft. Okay, ha, fruchtbar. Okay, Ja, ha, genau. okay. Okay, vielen Dank, Okay, super. Herr Oberarzt. Ja. Und kennen Sie die Komplikationsmöglichkeiten bei einer Cholezystitis oder Cholezystolithiasis? Ja, Cholezystitis kann ein, wenn die Behandlung ist verspätet, das kann ein Sepsis verursachen, wenn wir Behandlung langsam beginnen oder Verspätung gibt. Oder eine Perforation kann auch eine mögliche Komplikation. Und natürlich die Cholelithiasis kann ein Pankreatitis verursachen und das kann ein lebensbedrohliche Situation sein. Diese Komplikationen kennen wir. Sehr gut. Okay, Sie haben gesagt, dass Sie Murphys Zeichen kontrollieren würden. Könnte Sie bitte Ja. Murphys Zeichen erklären? Ja. Beim Murphy-Zeichen tasten wir Oberbauch rechts ab unter Rippen und wir möchten die Patientin tief zu atmen, einatmen, tief einzuatmen und wenn die Patient hat Atemstillstand, wenn die Atem ist stoppt, das zeigt und hat Schmerzen natürlich. Das zeigt ein positiv Murphy-Zeichen. Und eine positive Murphy-Zeichen zeigt ein Cholezystitis oder Cholelithiasis. Okay, gut. Und würde Sie bei dieser Patientin ein EKG schreiben? Und warum? Ja, ja, werde ich auf jeden Fall eine EKG schreiben. Oberbauchschmerzen, manchmal atypische, wenn im Herz rechts und unterwand Infarktus gibt, das kann auch ein Oberbauch Rechtsschmerzen verursachen. Deswegen müssen wir auf jeden Fall einen EKG schreiben. Ein EKG schreiben. Habe ich das vergessen? Es tut mir leid, Herr Oberarzt. Okay, und Sie haben gesagt, dass als Differentialdiagnose kommt ein Pankreaskarzinom. Welche Symptome sprechen gegen eine Pankreaskarzinom bei dieser Patientin? Ja, das ist eine akute Fall, des akut Fall. Deswegen Pankreaskarzinom ist ein bisschen chronisch. Pankreatitis kann akut symptomatisch sein, aber die Patientin leidet unter akolisches Stuhl, akolischer Stuhl oder akolischen Stuhl und bilirubinuri und hat starke Oberbauchschmerzen. Diese Beschwerden sprechen für ja möglicherweise Pankreaskarzinom. Ja. Aber auf jeden Fall muss ich Pankreasenzime bestimmen lassen. Mögliche Pankreatitis auszuschließen. Okay, sehr gut. Sie haben es gut gemacht. Ja, vielen Dank. Und Herr Oberst, wenn Phreniksinir ist auch auf betroffene Phreniksinir kann ein Rechtsschulterschmerzen verursachen. Das ist ein Ausstrahlungsschmerzen. Ich möchte Genau. auch hinzufügen. Genau. Vielen Und Dank für wenn Ihre. die Patientin eine Rückenschmerzen hat, was denken Sie, welche Nervensystem ist betroffen? Ich meine bei der Pankreaskarzinom. Rückenschmerzen. Welche Nerv? Ja, das habe ich keine Information über diese Thema, Herr Oberarzt. Ich freue mich darauf, wenn ich bei Ihnen Ich bin mir nicht sicher, auch, aber ich glaube, das war Chöliak-Ganglion, oder? Herr Chefarzt, sind Sie da? Şöyle kanka, vielleicht ya. Ben de çok emin değilim hocam. Bilmiyorum bu konuda. Bu Murat Hoca Ama bu konuda güzel bir fal yapmıştı ya ana grupta. Sanki orada öyle bir Roekenschmerzen de geliyor çünkü bazen pankreas karşısında falları bizde öyleydi. tabii gürtel formik gelebiliyor aynen. Ama Aynen. frenik sinir gelebilir. Frenik sinir sağ omuz. Okay. Ağustralya'yı söylemedik ama. Pankreas karsinom aslında ağrısız seyrediyor, değil mi abi? Sona kadar genelde. Genelde tabii geç tanı alıyor. Zaten karın ağrısından ziyade Roekenschmerzen de bazen vakar geliyor. Yayıldığı için o ganglion'a Roekenschmerzen yapıyormuş. Ben çok haddimi aşmayayım dermatolog olarak da. Estağfurullah. Tamam. Bu fetiges essen'le alakalı bir cümle kurdum. Onu tekrarlayabilir misin? Fetiges essen. Yani Nasıl bir şey kurdum hocam? ağrıyı şey yapan, tetikleyen, ilk başta hastayı sunarken. Ya ağız erdem ya ire beşverden nahtem fetiges esin aynname abi gezekt. Das ist falsch. Orada bir şey var, bir gariplik var sanki bana kulağımı tırmaladı. Ya ağız erdem ervente zi das ire beşverden nahtem fetiges esin aynname angefangen haben. Bitti. Nachdem Verse von Fettiges Essen. Also şöyle diyebilirsin. Nach der Annahme von fettiges Essen, die Okay, o Einnahme, güzeldi. nach der Einnahme diyebilirsin orada. Von fettiges Essen. Bir de Yavuz sen genelde şeyi unutuyorsun. Onu ben söyleyecek unutuyordum. Bugün not aldım. Eskipt kalındaki S'i genelde unutuyorsun söylemeyi. Ona dikkat et. Yani gipti söylüyorsun da mesela when ile başladığın cümlelerde when nokta nokta gip diyorsun. When S nokta nokta gip demen gerekir ya. Ona bir dikkat et. Evet. Kayıtları tekrar dinle istersen. O S hep gidiyor sende. O önemli. Öyle mi? Tamam. Tamam abi. Bana dikkat etmeye çalışayım inşallah. Okey. Evet. Teşekkür Tamam. ederiz. Teşekkür ediyoruz. Yarın Anlara. kaçta Yarın konuşalım? Yarın benim 6'dan sonra maalesef bir yoğunluk var. Yarın ve cumartesi. Yani kaçta biteceğini kestiremiyorum programı. 6'da ama bir yerde olmam gerekiyor. O Yarın zaman benim Kevan Hocam hasta rolü oynayabilir herhalde. de 8'den sonra bir program var ama 6'da yaparsak iyi olur. 8'e kadar bitirmiş oluruz eğer sizin için müsaitse. 6 uyar mı Yusuf Hocam size? Uyar, uyar abi. Tamam o zaman 6 diyoruz yarın. Tamam, Tamam. tamamdır. Kolay Kendinize iyi gelsin. bakın. Allah Hayırlı razı olsun. akşamlar, Hayırlı sağ olun, akşamlar. görüşmek Hayırlı üzere. akşamlar. Görüşmek üzere.